Renewing of the mind. We must renew our mind with the good fight of faith. Amen. What kind of good fight of faith? Diese Art von guten Glauben. What Christ called good. Was Christus gut nennt. And what he called fight. Was er Kampf nennt. And what he called faith. Was er Glauben nennt. Praise the Lord. Hallelujah. What Christ called good. Was Christus gut nennt. What he called fight. Was er Kampf nennt. And what he called faith. Was er Glauben nennt. Amen. Amen. In 1 Timothy 6, verse 12. 1 Timotheus 6, verse 12. Paul told Timothy to fight the good fight of faith. Paulus hat zu Timotheus gesagt, dass er den guten Kampf des Glaubens kämpfen soll. The good fight of Christ. Der gute Kampf von Christus. And not evil fight. Und kein bösartiger Kampf. The good fight. Sondern der gute Kampf. What heaven called good. Was der Himmel gut nennt. Amen. Amen. And how you fight. You have to know how to fight in the kingdom of heaven. Wir sollten wissen, wie man kämpft im Königreich des Himmels. Amen. Amen. You know, when people hate us and we love them, they don't know we are fighting. Wenn Leute uns hassen und wir sie lieben, wissen sie nicht, dass wir kämpfen. Amen. Though they hate us, but we still love them and we are praying for them. Obwohl sie uns hassen, lieben wir sie dennoch, indem wir für sie beten. Though they see us as enemy, but we still love them and we are praying for them. Obwohl wir sie als Feinde sehen, lieben wir sie und beten wir dennoch für sie. Though they call us names. Auch wenn sie uns verfluchen. Are you getting it? They tell people about us. Und lästern über uns. They call us, you know, they have different names. Sie haben verschiedene evil names that Sachen, they call us. Die sie über uns sagen. Amen. But we are still there praying for them. Aber wir sind immer noch da und beten für sie. Interceding for them. Und beten für sie. Are you getting stehen it? Für sie ein. Because, you know, we don't want, it is not our will that any should perish. Denn es ist nicht unser Wunsch, dass irgendjemand verloren geht. Just like it is not the will of Christ Jesus that any should perish. Genauso wie es auch nicht der Wunsch von Christus ist, dass irgendjemand zugrunde geht. But all to come to repentance. Und dass alle zur Buße kommen. In spite of everything we fight. Trotz allem kämpfen wir. We fight with the weapon that they cannot understand. Trotz allem kämpfen wir mit einer Waffe, die sie nicht verstehen können. We fight with the weapon of Christ Jesus. Wir kämpfen mit der Waffe von Christus Jesus. Amen. Just like 2 Corinthians said. Die 2. Korinther sagt. He said our weapon is not a carnal weapon. Unsere Waffen sind keine fleischliche Waffen. Let's go there, please. 2 Corinthians. 2. Korinther. 10. Verse 3 and 4. 3 und 4. It said, though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal. Are you getting it? Our weapons are not carnal. Unsere Waffen sind nicht fleischlich. Amen. Praise the Lord. The natural man cannot even see it. Der natürliche Mensch kann es noch nicht mal sehen. They cannot even understand it. Sie können es nicht verstehen. That if we pray for them, it's a fight. Dass für sie zu beten ein Kampf ist. And loving them is a fight. Sie zu lieben ein Kampf ist. I hope you understand here. He said, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Praise the Lord. Hallelujah. And also, if you go to Romans 12. Römer 12. Go to Romans 12, please. 19 bis zum Ende. He said, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Verse 20. Therefore, if your enemy hunger, feed him. We feed them by even praying for them. Wir füttern sie, indem wir für sie beten. Are you getting it? Huh? There's no food greater than, you know, the food from heaven. Es gibt keine Speise, die größer ist als die Speise vom Himmel. Amen. What kind of fruit? Gottes Frucht. What kind of food? Gottes Nahrung. What kind of meat? Gottes Fleisch. Are you getting it? What kind of bread? Gottes Brot. Jesus said, I am the bread from heaven. Jesus sagt, ich bin das Brot vom Himmel. We feed them. Wir füttern sie. Are you getting it? We are always there feeding them. Wir sind immer da und füttern sie. We intercede for them. Wir treten für sie ein. Are you getting it? Praise the Lord. Therefore, if your enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. I hope somebody is on the, I hope you understand here. Amen. We are there for them. Wir sind da für sie. We never curse them. Wir verfluchen sie niemals. We bless them. Wir segnen sie. We pray the prayer of salvation. We pray that the Lord send laborer to the harvest to bring them to himself. Wir beten für das Errettungsgebet, dass sie, dass der Herr Arbeiter schickt, die ihnen helfen, da rauszukommen. There is no food, there is no drink greater than that. Es gibt kein Brot und kein Wasser, was größer ist als das. We are there for them. Wir sind da für sie. Praise the Lord. Halleluja. Amen. He said, for so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. It means, you know, he's telling us that loving them is a fight. Er sagt uns damit, dass sie zu lieben ein Kampf ist. I hope you understand. Be there for them is a fight. Für sie da zu sein ist ein Kampf. Amen. In verse 21, he said, be not overcome of evil, but overcome evil with good. What kind of good? Vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute, Gottes Gute. Amen. Amen. What kind of evil? Gottes Böse. And what kind of good? Und Gottes Gute. Are you getting it? It's not what this world call evil. Nicht das, was diese Welt. It's not what this world call good. Was diese Welt gut nennt. Because you know, anytime you read the Bible, you know the Bible is information and not revelation. Die Bibel ist Information und nicht Offenbarung. Amen. It takes the power of the Holy Spirit to understand it. Es braucht die The Bible is revelation and not information. Thank you. Okay. Bibel ist Offenbarung, nicht Information. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um es zu offenbaren. Amen. Amen. If you read it and you know, that's why as a religious teacher you can only see the flesh. Als ein religiöser Lehrer kannst du das Fleisch sehen. And once you read here, you say, you call it good and evil of this world. Wenn du das dann liest, nennst du es Gute und Böse dieser Welt. It's different from that of heaven. Aber es ist anders als das von heaven. No, heaven have its own good and evil. Der Himmel hat sein eigenes Gut what, und Böse. What heaven call good and evil? Was der Himmel gut und böse nennt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, 1 Timothy 6, verse 12. 1 Timotheus 6, Vers 12. Paul told Timothy to fight the good fight of Christ Jesus. Da hat Paulus zu Timotheus gesagt, dass er den guten Kampf von Christus Jesus kämpfen soll. Amen. The good fight of faith. Den guten It Kampf means des the Glaubens. Good fight of Christ. Den guten Kampf von Christus. There's nothing faith without Christ Jesus. Es gibt in the keinen kingdom of heaven. Glauben im Königreich Gottes. Es gibt keinen Glauben im Königreich Gottes ohne Jesus Christus. Amen. Amen. In heaven, faith me Christ Jesus. Im Himmel heißt Glauben Jesus Christus. In the natural world, faith means a lot of things. It means their religion ways, religious ja. ways. In der natürlichen Welt heißt Glauben bezieht sich das auf ihre religiösen Wege. Are you getting it? They have the Muslim faith. They have the Christian faith. They have all these different religion their faith. In this world, but in heaven, anything faith me Christ Jesus. Sie haben ihren religiösen Glauben, sie haben ihren islamischen, ihren buddhistischen, ihre verschiedenen religiösen Glaubensrichtungen, aber im Königreich Gottes ist Glauben nur Jesus Christus. Are you getting it? Praise the Lord. Jesus fought the same fight. Jesus hat den gleichen Kampf gekämpft. He fought the good fight of faith. Er hat den gleichen guten Kampf des Glaubens. And he really, you know, he really lived this good fight of faith. He lived it. Und er hat das ausgelebt. You know, so also Paul. Genauso auch Paulus. He renewed his mind with the good fight of faith. Er hat seine Gedanken erneuert mit dem guten Kampf Amen. Des Glaubens. If you look at all the old, they are for the good fight of faith. Wir uns die Menschen aus dem alten Bündnis all hier of them. ansehen, sie haben alle den guten Kampf des Glaubens geführt. Praise the Lord. Amen. Amen. This good fight of faith is a must. Dieser gute Kampf des Glaubens ist ein Muss für Kinder Gottes. Amen. It means believing Christ to the end. Das heißt, Jesus Christus glauben bis zum Ende. Amen. Again, Jesus fought the same fight. Jesus hat diesen gleichen Kampf gekämpft. Amen. He will not tell us to fight this fight without him first fighting it. Er wird uns nicht sagen, diesen Kampf auszuführen, ohne dass er ihn selbst ausgeführt hat. Are you getting it? He will not tell us to do what he did not do. Er wird uns nicht sagen, etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat. Amen. His fight of faith was he believed his father. Sein Kampf des Glaubens war, seinen Vater zu glauben. Amen. He believed his father was with him all through. Er hat geglaubt, dass sein Vater ständig bei ihm war. He said, you know, he said, everybody will leave me, but my father will never leave. You can see that fight of faith. Aber mein Vater wird mich nicht verlassen. Er sieht diesen Kampf des Glaubens. As, I mean, naturally, he looks lonely. Natürlich gesehen, von außen gesehen, sieht er einsam aus. No, naturally, you know, you can see, you know, let me say physically. You can, you, it's as if nothing was working for him. Und physisch gesehen sah es aus, als ob nichts funktioniert. But very soon he was going to be alone. Sehr bald sollte er alleine sein. But he said he was never alone. Er hat gesagt, er ist niemals Let's alleine. Go to John 16, please. Praise the Lord. Hallelujah. The good fight of faith. Der gute Kampf des Glaubens. John 16. Johannes 16. Verse 32. 33. He said, behold, the hour cometh. Yea, it's now. It's now come. That you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the fight. Is it in Kampf? Everybody, they are going to leave me. Jeder wird mich verlassen. It's a matter of time. Eine Frage der Zeit. And the time will come that Diese no Zeit one will be here. Wo niemand mehr hier sein wird. And it's as if I'm a loser. Und sieht so aus, als ob ich ein Verlierer it's bin. As if nothing work. Als ob nichts funktioniert. But my father is always there. Aber mein Vater ist immer da. Is somebody getting it? He said, I'm never alone. Ich bin niemals alleine. And yet I am not alone. Because the Father is with me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And in verse 33, he revealed to us how he was able to have peace. In der Lage war, Frieden zu haben. In spite of all. Trotz allem. In spite of all. Trotz allem. Amen. Amen. In spite of all, how he was able to have peace. It was through his father. Er hatte Frieden durch seinen Vater. He was always seeing his father. Er hat immer wieder seinen Vater his gesehen. His focus was always of his father. Sein Fokus war immer auf seinem Vater. It was always on his father. Immer auf seinem Vater. Amen. Never. He refused to take his focus away from his father. Hat sich geweigert, seinen Fokus von seinem Vater wegzunehmen. You know, Satan wanted to take his focus away. You know, to bring him out of his father. Der Satan wollte ihn raus aus seinem Vater bringen. He said, if you are the son of God, gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, tu doch das. Are you getting it? So that he will doubt his identity. Damit Jesus seine Identität in Frage stellt. So that he will doubt if he is one with him. Damit er in Frage stellt, ob if er he is even a son. Ob er ein Sohn ist. Are you getting it? But Jesus will not obey a liar. Aber Jesus wird keinem Lügner gehorchen. Amen. Amen. I don't need any proof. Ich brauche keine Beweise. I am who I am. Ich bin, wer ich bin. Are you getting it? Amen. I don't need to prove anything to anybody. Ich muss niemandem was beweisen. I don't need any manifestation before I know that I'm a son of God. Ich brauche keine Manifestation, bevor ich glaube, ich ein Sohn Gottes bin. No matter the situation, I'm Egal, a son wie die Situation of God. Ist, ich bin ein Sohn Gottes. No matter whatever is outside. Egal, was da draußen against ist. Me. Gegen mich. It's as if I'm a loser, but I'm a son of God. Auch wenn ich wie ein Verlierer scheine, it's unchangeable. Immer noch ein Sohn Gottes. Das ist because nothing can change it. Unantastbar. Nichts kann das verändern. Is somebody getting it? Amen. In verse 33. He said, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In me you might have peace, because that is how I have peace. In mir Frieden habe, denn so habe ich Frieden. I have peace through my father. Ich habe Frieden durch meinen Vater. Are you getting it? In my father I have peace. In meinem Vater habe ich Frieden. And in me you will have peace. In mir wird dir Frieden. If you can remember me. Wenn ihr euch an mich Just erinnern. like I always remember my father. Genauso wie ich mich immer wieder an meinen I Vater never erinnere. say anything without saying my father. Ich sage nie etwas, ohne meinen Vater Are zu you erwähnen. getting it? Ah, my father, I want. Mein Vater und ich, wir sind I eins. do everything that pleases him. Ich tue ständig alles, was You ihm all gefällt. leave, but he will never leave. Ihr werdet alle gehen, aber er Praise the niemals. Lord. Amen. He was so proud of his father. Er war so stolz auf seinen Vater. Let us be proud of Christ Jesus. Lass uns stolz sein auf Christus Jesus. Amen. Amen. He said, this is, you know, that is how we are going to move on. So wenn wir weitergehen können. And continue to move on in him. Und weitergehen können in ihm. Amen. Amen. These things I have spoken unto you. That in me you might have peace. In the world you shall have tribulations. Tribulation, problem will come. Bedrängnis wird kommen. You know what they call problem? Was sie Problem nennen. What you even call problem? Was du sogar Problem nennst. But I don't even see it as a problem. Aber ich sehe das gar Because nicht before Problem. Any problem comes, they are already Bevor solved. Wohin kommt, ist es schon gelöst. Amen. You know. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Before any problem Vor comes. Jedem Problem. To God's children. Bevor ein Problem kommt, it means that Gottes, problem has been ist dieses Problem schon before coming. Verurteilt, schon gelöst. Just, just go to the Bible and say it. He told Peter. Zu he Petrus said, gesagt, Satan tried to destroy you, but I've prayed for you. Satan versucht dich zu zerstören, aber ich habe für dich gebetet. Amen. That he will see God, but I've done the job I've been done. Er wird Believe dennoch kommen, me. Aber das Werk wurde vollbracht. Glaub mir. Amen. Even in the old. He told Joshua, I've given you Jericho. Hat er zu Joshua, ich habe Are you getting it? Jericho schon übergeben. No problem is coming, but you already have victory. Auch wenn Probleme kommen, hast du schon einen Sieg. Amen. Even before the coming of Christ. Auch vor dem Kommen von Jesus Christus. How much more now? Wie viel mehr jetzt? Amen. Amen. Let us believe him. Lass uns ihm glauben. Amen. Amen. But be of good cheer. I have overcome the world. He did not say I'm going to. It's I have. It's already werde, a done deal. Es ist schon getan. You already have victory. Wir haben schon einen Erfolg. So don't allow anything to bother you. Lass nicht zu, dass dir irgendwas Sorgen bereitet. Oh, is some, are you getting it, please? Amen. Amen. So many times we are so surprised when things happen. Manchmal sind wir so überrascht, wenn Dinge passieren. When we have victory upon victory upon victory. Are you getting wenn it? Sieg über Sieg oder Sieg. And you know we are sometimes we are erfahren. You know that's why harden heart. Entherztes Herz. Amen. Amen. We should be surprised if we are not living in that victory. Wir sollten eher überrascht sein, wenn wir nicht in diesem Erfolg leben. Are you getting it, please? Praise the Lord. Hallelujah. Again in John 16 verse 33. Johannes 16:33. Jesus said, "The same way I had peace through my Father, so you also can only have peace through me." Ihr sagt, so wie ich nur Frieden habe durch meinen Vater, könnt ihr auch nur Frieden haben durch mich. Are you getting it? Praise the Lord. Remember, I said, as his father sent him, so also he sent us. Erinnert euch, hat gesagt, so wie ich vom Vater gesandt bin, habe ich euch ausgesandt. And his father never leave him alone. Und sein Vater lässt ihn niemals allein. So also Christ Jesus never leave us alone. Genauso lässt uns auch Christus Jesus niemals he alleine. He said it, he said, I will be with you forever. Er hat sogar gesagt, ich werde für immer bei euch sein. Are you getting it, please? Are we to trust him? Sollen wir ihm vertrauen? Let us trust him. Lass uns ihm vertrauen. Amen. Let us renew our mind and trust him. Lass uns unsere Gedanken an ihm vertrauen. Amen. Amen. Praise the Lord. And not allow any whatever is outside to take us away from him. Und lass nicht zu, dass irgendwas, was da draußen ist, uns von ihm wegnimmt. He said, you must believe the war is over. Er sagt, wir müssen glauben, dass der Krieg vorbei ist. Is somebody getting it? He said, we must believe that the war is over. Wir müssen glauben, dass der Krieg vorbei ist. The war between God and man. Der Krieg zwischen Gott und Menschen. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. The war is over. Der Krieg ist vorbei. The war is singular, not plural. Der Krieg ist Einzahl, nicht Mehrzahl. And that's why problems are, problem is singular, not plural. Genauso sind auch Probleme in der Einzahl, nicht in der Mehrzahl. Amen. Just like sin is singular, not plural. Genauso so Sünde also problem singular is singular, not, Genauso not auch, plural. Sind auch Probleme singular, nicht plural. Is somebody getting it? Praise the Lord. Yeah. Amen. From day one, sin has been singular. Von Tag 1 war Genesis. Der war die Sünde singular. Amen. are not plural. Und nicht plural. So also problem. Genauso wie Probleme. Amen. The problem Adam had was he disobeyed God. Das Problem, was Adam hatte, war, dass er Gott missachtet hat. He became the enemy of God. Er wurde zum Feind Gottes. It was not about fornication, lying, stealing or killing. Es war nicht wegen Unzucht oder Stehlen oder Töten. He disobeyed God. Sondern er hat Gott missachtet. Amen. In Colossians 1, verse 20. Colossians 1, verse 20. Colossians 1, verse 20. Colossians 1, verse 20. Praise the Lord. Hallelujah. He said, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say whether they be things in earth or things in heaven. He made peace with his blood. Er hat Frieden gemacht mit seinem durch sein Blut. Amen. Amen. It means the war is over. Heißt, der Krieg ist vorbei. Are you getting it? The war between God and man. Der Krieg zwischen Gott und Mensch. The blood of Christ came to serve it. Das Blut von Christus hat es erlöst. Are you getting it? Amen. God's blood. Gottes Blut. He made peace with his own blood. Er hat Frieden gemacht mit seinem eigenen Blut. Is somebody getting it? Amen. Amen. Revelation 1 verse 5. He said he washed us from our sin through his blood. Steht, er hat uns gewaschen mit seinem Blut von unserer Sünde. Amen. Adam did not disobey the blood. Adam disobeyed God. It was solved by the blood. Das it has been solved by the blood of Christ. Hat, wurde durch das Blut von Jesus Christus gelöst. Amen. Is somebody getting it? It means the war is over. Das heißt, der Krieg ist vorbei. It means we already have victory. Das heißt, wir haben schon den Sieg. Praise the Lord. Amen. It means we are now one with Christ Jesus again. Das heißt, wir sind jetzt wieder eins mit Christus Jesus. Stop seeing yourself, please. Auf dich selbst zu sehen. Amen. Amen. You inherited sin. Du hast die Sünde geerbt. Just like you know, you are inherit, you are inherit, you inherit righteousness, just as you inherited sin. Du hast die Gerechtigkeit geerbt. Du hast die Sünde geerbt, genauso hast du auch Gerechtigkeit geerbt. Amen. Amen. Your inheritance was once sin. Deine Erbe war einst die Sünde. But now your inheritance is now righteousness. Aber jetzt ist dein Erbe die Gerechtigkeit. Is somebody Amen. Getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 3, verse 25. In Römer 3. He said, faith in his blood. Glauben an sein Blut. Have faith in his blood. Habe Glauben an you know sein Blut. Anything of Christ Jesus, alles they are von all Christus solid. Jesus ist solide. His blood, his resurrection. Sein Blut. You can you are solid. Das ist alles solide. There's nothing to take out. Das ist nichts, was man wegnehmen kann. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Romans 3 verse 25 says, faith in Christ's blood. Römer 3, 22 sagt, hab Glauben an Gottes Blut. Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 3, verse 25. Römer 3, 25. He said, who God has set forth to be the propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through forbearance of God. Praise the Lord. Amen. Amen. Faith in Christ's blood. Glauben an das Blut von Christus. It means faith in the finished work of Christ. Das ist Glauben an das fertige Werk von Christus. Amen. Amen. Always remember it, please. Erinnere dich immer wieder daran. Are you getting it? Always remember that the war is over. Erinnere dich immer wieder daran, dass der Krieg and that's why your body is the temple of Christ deswegen Jesus. Ist dein Körper der Tempel and that's why no sicknesses and disease can come into your body and be able to be there. Deswegen kann keine Krankheit oder Seuche in deinem Körper bleiben. And that's why greater is he that is in you than whatever is outside. Deswegen ist der größer in dir als der auf der Welt ist. Are you getting it? It means all lies of Satan has been Jede Lüge des defeated. Satans wurde besiegt. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, by the fall of Adam, everything was destroyed. Durch den Sündenfall von Adam wurde alles zerstört. By just one man. Durch einen Menschen. Everything turned upside down. Hat sich alles auf den Kopf gestellt. Is somebody getting something? Amen. If by just one man. Und durch einen Menschen. Disobedience. By just one man disobedient. Everything became Satan. Durch den Ungehorsam eines Menschen wurde alles satanisch. Amen. Much more by just one man, Christ Jesus. Everything is now Christ Jesus. Vielmehr ist durch einen Christus Jesus alles wieder erlöst und errettet und reingewaschen. Amen. Amen. So also by just one man, Christ Jesus, we are back to our original position. Durch einen Mann sind wir zurück zu unserer originalen Position, zur Where ursprünglichen Christ Jesus Position, wants us to be. Wo Christus Jesus uns haben möchte. Amen. Amen. Romans 5 is very powerful. Römer 5 ist sehr wichtig. Kraftvoll. Praise the Lord. Halleluja. Go to Romans 5. Römer 5. From verse 17. 17. He says, if by one man's offense death reigned. Death reign because of Adam. Der Tod herrschte wegen Adam. By one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Amen. By one death reign. Durch einen regiert der Tod. And by one again, we have life. Und durch einen haben wir das Leben. Life free. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The good fight of faith. Der gute Kampf des Glaubens. Amen. Amen. He said, therefore, if by the offense of one judgment came upon all men. That's verse 18, please. 18. To condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Please understand here, please. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one, shall many be made righteous. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why it's not about you. Deswegen geht es nicht um dich. Depend on him. Verlasse dich auf Jesus. Amen. Amen. You can do nothing. Du kannst nichts tun. No wonder he said we can do nothing without him. Ohne dass er sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können. No matter how you try to do, without me, you can do nothing. Du versuchst es zu drehen und zu wenden, du kannst ohne ihn nichts tun. No matter how you try to do, you can try your best over and over again. Immer wieder und wieder. It never work. Aber es funktioniert nicht. If it is without me. Wenn es ohne ihn ist. Amen. Amen. Remember Peter's fish business. Erinnert euch an Petrus Fischgeschäft. Are you getting it? All through the night. Die ganze Nacht. There was no fish. Hat er keine Fische. When gefangen. The Lord was now involved. Weil der Herr dann. The same sea, the same net. Im gleichen. The different was Christ Jesus. Im gleichen Netz. And we could see, you know, you can see the different results. Der Unterschied war Jesus Christus und ein anderes Ergebnis hat sich gezeigt. Is somebody getting it? Amen. And if it was going to work, if you know to catch fish, it's even better at night. Und Fische zu fangen ist sogar nachts besser. Are you getting it? But it was not day. Aber es war sogar tagsüber. It means time does not control Christ. Das heißt, die Zeit kontrolliert Jesus. Is somebody getting nicht. It? Amen. Amen. No time, no day, no money, no afternoon, no control him. Amen. Keine Zeit, kein Tag, kein Geld kontrolliert ihn. It's above, he is above all. Er steht über allem. Just like you and me. So wie du und ich. Is somebody Amen. Getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Religion have taught us so much evil things. Religion hat uns so viele bösartige Sachen gezeigt. Are you getting it? He's there, we are here. Er ist da und wir sind hier. No, we are one with him. Nein, wir sind eins mit ihm. Amen. Amen. Amen. So as he is, so are we so right wie er ist, now. Sind wir jetzt. He himself said it. Er selbst sagte. That as he is, so are we so right ist, now. So sind wir jetzt. Don't allow anything to say no to you. Lass nicht zu, dass irgendetwas Nein zu dir sagt. Amen. Amen. The good fight of faith. Der gute Kampf des Why Glaubens. is it called a good fight? Wieso ist es ein guter Kampf? Amen. Amen. It is a fight because Es ist ein Kampf, there is opposition. weil es einen Gegner gibt. His lies are Und seine everywhere. Lügen sind überall. Is somebody getting it? His lies are everywhere. Seine Lügen sind überall. The devil is also fighting. Und der Teufel kämpft To auch. tell you the war is not over. Weil, um dir zu sagen, dass der Krieg nicht vorbei Through ist. Different Durch situations. verschiedene Are you Situationen. getting it? He's fighting. Er kämpft. To tell you that the war is not over. Um dir zu sagen, dass der Kampf, der Krieg eben nicht vorbei Even ist. through your body. Sogar durch deinen eigenen Is Körper. Somebody getting it? He's fighting. That is the devil. Der Teufel kämpft. He's fighting. To tell you that the war is not over through your health. Er sagt dir, dass der Krieg nicht vorbei ist durch deine Gesundheit. Through your account. Durch dein Konto. Are you getting it? Through whatever you call problem. Durch was auch immer du Problem nennst. Remember what man call problems. Erinnere There are dich so an many. Das, was der Mensch Problem nennt. Are you getting it? I'm going to marry, I'm going to have children, I'm going to have a house, I'm going to have a car. You know all this. The devil will tell you the war is not over. Through them. Diese ganzen Wünsche, zu heiraten, Kinder zu bekommen, ein Auto zu haben, ein Haus zu haben, der Satan wird diese Dinge nutzen, um dir zu sagen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Praise the Lord. Halleluja. Remember Paul. Erinnert euch an Paulus. He was facing what he called problem. Er hat das durchgemacht, was man Problem nennt. In 2 Corinthians 12. In 2. Korinther 12. Yeah. Praise the Lord. Halleluja. Quickly go there, please. 2 Corinthians 12. 2. Korinther 12. From verse 7. 2. Korinther 12 und Vers 7. Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelation which was given to me. A thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Oh, praise the Lord. Hallelujah. My grace is sufficient for you. That's what Jesus, the answer from Jesus to Paul. Amen. The answer from Jesus to Paul. Die Antwort von Jesus an Paulus. My grace is sufficient for you. Meine Gnade genügt. Amen. It means my grace for you have solved it. Das bedeutet, meine Gnade hat es vollbracht. Are you getting it? My grace means how I love you. Meine Gnade bedeutet, wie sehr ich dich liebe. I came here to pay the price. Sie kam, um den Preis zu zahlen. My grace. My grace is even stronger. You know that even to the extent that when you were a sinner, I even still love you. Meine Gnade an dir ist so stark, dass selbst als du ein Sünder warst, ich dich noch schon bereits geliebt habe. Are you getting it? You were not a son of God when I came. Du warst kein Sohn Gottes, als ich kam. You were actually an enemy to me. Du warst eigentlich mein Feind. In Romans 5, verse 6. In Römer 5, Vers 6. Go there, please. Romans 5. Wir lesen Römer 5, Vers 6. Vers 6. But when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Amen. Amen. In Titus 2, verse 11. In Titus 2, Vers 11. What kind of grace? Lesen wir von der Gnade von Christus. It said, God kind of grace that bringeth salvation hath appeared to all men. Die heilbringende Gnade ist allen Menschen hergekommen. Are you getting it? He's talking about the love of Christ. Und da geht es um die Liebe von Christus. He's talking about his coming here to die for everyone. Es geht darum, dass er gekommen ist, um zu sterben für jeden. Are you getting it? He died for the whole world. Er ist für die ganze Welt Though gestorben. They are going to hell. obwohl sie in die Hölle gehen. Because they refuse to accept him. Weil sie sich weigern, dieses zu akzeptieren. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. In Vers 6, again. Vers 6. He said, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Mm-hmm. Amen. When we were sinners, he died for all. Mm-hmm. Als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Amen. Then in Vers 7. Vers 7. If I said, for scarcely, for a righteous man we won't die, yet peradventure for a good man, some would even dare to die. But God commended his love toward us. He commended his love. Gott aber beweist his grace is his love. Seine Gnade, seine Liebe. Is somebody getting it? Anytime you are talking about the grace of Christ, you are talking about his love for us. Wenn wir über die Gnade von Christus sprechen, dann reden wir über seine Liebe zu uns. Amen. But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Amen. Mm. You know, he referred Paul to all this. Er hat Paulus darauf verwiesen. Are you getting it? Just like he referred John the Baptist to the scripture. Genauso wie er Johannes den Täufer auf die Schrift verwiesen hat. Are you getting it? He referred John, he referred Paul to his love. Er hat Paulus, how he loved us. Er hat Paulus auf seine Liebe verwiesen, wie sehr er uns liebt. Praise the Lord. Halleluja. It's the same system. Es ist dasselbe System. Amen. The kingdom of heaven is the same yesterday, today and forever. Das Königreich Gottes ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Are you getting it? Christ is the same yesterday, today and forever. Und Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. He changed yet not. Er ändert sich nicht. We are the one that changed. Wir sind es, die sich ändern. He remained the same. Aber er bleibt derselbe. Can see his system. And so also is Satan. Satan never changed. Und so ist es auch beim Satan. Er ändert sich. How he deceived Eve is the same way he's deceiving everyone today. So wie er Eva verführt, verführt er auch die Menschen heute. Are you getting it? Look at how he went to Jesus. Schaut euch in an, temptation. Wie er zu Jesus kam bei seiner Verführung. Amen. He will use in a cunning way to question. He will question. He will not tell you God is a liar. He will question what God said. Er ist nicht gekommen, um dir direkt zu sagen, oder er kam nicht und hat direkt gesagt, dass Gott ein Lügner ist, sondern er wird es in Frage stellen, ob Gott wahrhaftig ist, der ist der wahrhaftig. Are you sure he said it? Er wird dich fragen, ob du sicher bist, ob, dass er es gesagt are you getting hat. It? Are you sure you are a son? Bist du dir sicher, dass du ein Sohn bist? There is the same today. The Satan never changed. Und es ist dieselbe Methodik. Der Satan ändert sich nicht. Same system. Dasselbe System. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Verse 9. Verse 9. He said, much more then, being not justified by his blood, we shall be safe from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If his death can save us, then how much more his life? Wenn sein Tod uns retten kann, wie viel mehr sein Leben? Jesus said, if you can remember me, Jesus sagt, wenn du dich an mich erinnern kannst. And not take your focus away from me. Und deinen Fokus nicht von dir, von mir wegnimmt. There is nothing you cannot stand. Gibt es nichts, was du nicht aushalten kannst. That is my grace for you. Denn das ist meine Gnade für dich. Are you getting it? Yeah. If you can remember what I paid for. Wenn du for, dich daran erinnern kannst, für was ich gezahlt habe. What I paid to have you. Was ich bezahlt habe, um dich zu the haben. The price was so great. Dieser Preis war so groß. Are you getting it? Mm. Amen. If you can remember the price, wenn du dich an diesen Preis erinnern kannst, you will stand den ich bezahlt by me. Habe, wirst du bei mir bleiben. Are you getting it? Amen. know how to fall in love with Christ wie wir uns in Jesus. Christus Jesus verlieben. Is by reminding yourself how he loved you. Indem wir uns daran erinnern, wie sehr er uns zuerst geliebt hat. Amen. That how he loved you should be what you meditate on. Das, that if that alone is all you know in the Bible, it's enough to, for you to keep on moving. Worauf du meditieren sollst, wenn das das Einzige ist, worauf du deine Gedanken stützt, dann reicht es, um weiterzugehen. Are you getting it? You remember Enoch testimony. Das Zeugnis von Enoch beispielsweise. His testimony was he pleased God. Sein Zeugnis war, dass er dem Herrn. That was just one testimony. Das war ein Zeugnis. And the Lord was pleased with it. Und dem Herrn hat das gefallen. Are you getting it? If your testimony is that he loved me, it's enough. Ist, dass er mich liebt, ist das he loved me. Er liebt mich. No matter what I'm going through, egal, was ich he loved me. Er liebt mich. Are you getting it? Nein. Nothing can make me doubt his love for me. Nichts kann dafür sorgen, dass ich ihn anzweifle. Meditate on his love. Sinne über seine Liebe nach. His love for you both day and night. Seine Liebe für dich Tag und Nacht. Amen. Amen. You know, when we talked about love, immediately we are, you know, yes, because of the evil love we have known all through our life. And we even think that is the love. Wenn wir über Liebe denken, denken wir über die, das, was wir als Liebe erfahren haben in unserem Leben. Are you getting it? How your father said, I love you, and he left you. Wie dein Vater gesagt, dass er dich liebt, aber dich dennoch verlassen. Are you getting it? Her husband and wife, we say, I love you, and we will not, we cannot do without each other before we know it. There's separation, there's fight. Die Ehepaare voneinander bezeugen, vor der Welt bezeugen, dass sie sich über alles lieben, aber umso, ehe man sich versieht, die Scheidung da ist. Yeah, are you getting it? Her brothers and sisters, we say, I love you, before you know it, the next minute, there's heavy fight. Die Geschwister, die sagen, dass sie dich lieben, aber in der nächsten Sekunde gibt es einen großen Streit, eine große Auseinandersetzung. Is somebody getting it? Her parents, we say, they love children, but before you know it, there's problem. Wie Eltern sagen, dass sie ihre Kinder lieben, aber bevor man es weiß, sind die Kinder nicht genug. That's not the love of Christ Jesus. Aber das ist nicht die Liebe von Christus Jesus. Are you getting it? Though we hate him, he loves us. Auch wenn er, auch in spite of everything, he came here to pay the price. Obwohl wir ihn gehasst haben, hat er uns dennoch geliebt. Er hat dennoch diesen Preis für uns bezahlt. Amen. Amen. You know, the natural father. You know, it's when you love him, he loves you. If you hate him, he hates you. Der natürliche Vater, er liebt dich, wenn du ihn liebst, und er hasst dich, wenn du ihn hasst. But God, the Bible said, for God so loved the world. Aber die Bibel sagt, Gott hat die Welt zu sehr geliebt. It's not because the world loved him. Nicht, weil die Welt ihn zuerst geliebt hat. But because he is love. Aber weil er Liebe ist. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. His love is not the evil love of this world. Seine Liebe ist nicht die bösartige Liebe dieser Welt. He loves us with his own kind of love. Er liebt uns mit seiner Liebe. And that's why that same love he gave us to love one another in return. Gleiche Liebe hat er uns gegeben, um einander zu lieben. And that's why if we are loving people, they don't even know we are loving them. Wenn wir Leute lieben, wissen die noch gar nicht mal, dass wir. Amen. They think we hate them. Sie denken, dass wir sie hassen. That we are not choosing them. They don't know how much we love them. Aber sie wissen gar nicht, wie sehr wir sie lieben, indem wir sie nicht wählen. That we are not choosing Christ for ourselves alone. Dass wir Christus nicht für uns selbst wählen, sondern auch für sie mit. Amen. Though they are going to hate us for loving them, but we still love them and choose Christ. Auch wenn sie uns dafür hassen werden, wenn wir sie trotzdem weiterhin lieben und Christus weiterhin zu sehen. You can see God kind of love. Ihr seht Gottes Liebe. Praise the Lord. Halleluja. That is the same love we are still loving people today. Das ist die gleiche Liebe, die wir immer noch Leute lieben. We love lieben. The natural family. Wir lieben die natürlichen. The natural friends. Die natürlichen Freunde. Are you getting it? Mm. Even the co-workers and all of them, we love them. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But with the love that they cannot even understand. Eine Liebe, die sie eben nicht verstehen können. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And Jesus said to Paul, if you understand my love for you, Jesus hat zu Paul gesagt, wenn du meine Liebe there's nothing you cannot stand. Wird es nichts geben, was du nicht, dem du widerstehen kannst. Amen. Amen. That was what he said to him in 2 Corinthians 12, please. Er sagte in 2. Korinther 12. He said, remember me always. Wir sollen uns ständig an ihn erinnern. Amen. Amen. Anytime, anytime, all the time. Jedes Remember Mal me always. Sollen wir uns an ihn erinnern. Allow me to occupy your heart. Zulassen, dass er unser Herz. No matter what you are going through, remember me. Egal was wir durchmachen, erinnere dich. No matter the situation, remember me. Egal was die Situation ist, erinnere dich. Are you getting das it? Amen. Mm-hmm. Remember, you know, Paul was always going from prison to prison. Paulus ging immer von Gefängnis zu Gefängnis. This persecution he received was so heavy. Die Verfolgung, die er erlitten hat, the beating war so and everything. Schwerwiegend, war so zerstörerisch für das Fleisch. Praise the Lord. Amen. He was able to renew his mind. Aber er war dennoch in der Lage, seine Gedanken zu erneuern. To believe that Jesus loved him. Um zu glauben, dass der Herr ihn dennoch liebt. And he was able to fight the good fight of faith to the end. Und er war in der Lage, den guten Kampf des Glaubens bis zum Ende zu kämpfen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, he will not tell us to do what he did not do for us. Er wird uns nicht sagen, Dinge zu tun, die er nicht für uns getan hat. If we can remember how he left heaven. Wenn wir uns daran erinnern können, wie er den Himmel verlassen in fact, he left everything. Er hat alles verlassen für uns. He left everything. Er hat alles verlassen für uns. The Bible says he became poor so that we become rich. Die Bibel sagt, er wurde arm, damit wir reich sind. Remember, there is no poverty in heaven. Es gibt keine Armut im Himmel. But he left heaven and came here. Aber er hat den Himmel verlassen. So this evil world. Und ist in diese bösartige Welt gekommen. He became so poor. Wurde so arm. Amen. So that we can come to that position where he damit is. Damit wir auf diese Position kommen können, wo er he ist. Left all. Er hat alles verlassen. Amen. And he wants us to live all for him. Und er will auch, dass wir alles für ihn verlassen. Remember, he will not tell us to do what he did not do. Hört euch, er wird uns nicht sagen, etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat für uns. It is his principle. Es ist sein Prinzip. That Jesus is after all. Christus ist hinter allem her. Amen. He is after all. Er ist hinter allem her. He is after all you have. Er ist hinter allem, was du hast, her. Amen. Until you get all you have. You can never see him. Erst wenn er alles hat von dir, kannst du ihn sehen. Yeah, are you getting it? Because without all, it can never be him alone. Denn ohne alles kann es nicht er allein sein. Without all, ohne alles, it can never be him alone. Kann es nicht er allein sein. It is a matter of time something will take you out. Es ist eine Frage der Zeit und etwas wird dich rauskatapultieren. He needs all. Er braucht alles. You remember Mark 12. We were here on Wednesday, on Sunday. Let's go there. Mark 12, please. We are here also. Hier waren wir auch am Sonntag. Mark 12. From verse 41. 41. And Jesus sat against the treasure and beheld how the people cast money into the treasure. And many that were rich cast in much. Some gave some. Einige haben etwas gegeben. Is somebody getting it? Some just gave some. Einige Amen. Out of what they have. Von dem, was sie haben. Verse 42. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. 43. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasure. 44. For all they did cast in of their abundance, but he cast of her want, did cast in all that she had, even all her living, all and all. Alles. All and all. Christ Jesus is after all. Oh. Christus Jesus hinter allem her. How somebody is getting this. Mm-hmm. Amen. If you go to Acts of Apostles 4 and 5. Zur Apostelgeschichte You 54 see how he is after all. sehen wir, wie er hinter allem her ist. Let's quickly go there. Acts 4. Apostelgeschichte 4 und 5. Erstmal 4. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, let's go to just chapter 5. Apostelgeschichte 5. From verse 1. 1. But a certain man named Ananias and Sapphira, his wife, sold a possession and kept back part of the price. Part. This possession, this, you know, whatever they sold belonged to them. Was immer sie verkauft haben, gehört ja ihnen. And they kept back some. Aber sie haben einiges für sich behalten. Praise the Lord. I don't know. You know, no one will blame these people. Niemand würde diese Leute verurteilen. Are you getting it? Because you have to decide what you give out. Wenn du entscheidest, was du rausgibst. It's not once you come to Christ. Aber nicht, wenn es um Christus geht. Once you come to Christ, it's Christ that decides. Wenn es um Christus geht, ist es er, der you. Entscheidet und nicht du. Amen. Is somebody getting it? Amen. Amen. We now have his life. Wir haben jetzt sein Leben. And no longer the old life. Nicht mehr das alte Leben. You know, just like these people here. Genau diese Leute hier. He's supposed to, you know, that Ananias and Sapphira's life is supposed to belong to Christ. Das Leben von Ananias und Sapphira sollten Christus gehören. Are you getting it? Amen. Amen. He said, and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostle's feet. Verse 3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Because you are no longer in charge of anything. Du bist nicht mehr in Kontrolle von irgendetwas. Are you getting it, please? Let us allow Christ to be the one that take decision in whatever we do. Christus derjenige ist, der Entscheidungen trifft in allem, was wir tun. You know, we are so used to it belong to me. Wir sind so gewöhnt daran, dass das ist mein eigenes. This is mine. Das ist meins. You better beware. Aber nimm dich lieber in Acht. Amen. Amen. Since, you know, in heaven, there is nothing, this is mine. It belong, this is Christ. It belong to Christ. Das gehört Christus. You better, let us beware, please. Lass uns wir müssen uns in Acht nehmen. It is mine. This is mine. Ist das meins? That spirit of I, ich. That spirit Geist of me. Amen. Amen. We calculate everything to send when wir it comes to I, alles me. Bis zu den letzten Cent, wenn es um einen selbst geht. Let us beware. Wir müssen uns da vor in Acht nehmen. We want to take decision. We will want to take decision because it belongs to me. I will want to take it because it belongs to me. It's my property. Kann ich Entscheidungen treffen. But the Lord is saying here, it's not your property. Aber der Herr sagt, es ist nicht dein Besitz. Is somebody getting it? Because it's you, even the life you are living is no longer your own. Aber selbst das Leben, was du führst, gehört dir auch nicht mehr. How much more your money? Viel mehr dein Geld. How much more anything from you? Irgendetwas, was da drin ist. Your life is greater than all those things. Dein Leben ist ja mehr als alles, was da drin ist. You know, a lot of what we say, our life belongs to him, but our money belongs to us. Wir sagen, unser Leben gehört Jesus, aber unser Geld gehört uns. We lie and lie and lie. Wir lügen und lügen. Are you getting it? We can only deceive ourselves. Wir können uns selbst. We cannot even deceive Satan. How much more Christ? Wir können nicht mal den Satan veräppeln. Amen. Verse 3 again. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Why it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own power? Why hast thou conceived this thing in your heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. We know what happened to Ananias. Wir wissen, Amen. Was Ananias zugestoßen hat. He died. Er ist gestorben. And the wife came. Die Frau ist gekommen. Lovey, lovey. You know, they are, for them is evil love. Eine bösartige Liebe hält Menschen zusammen. It? If you love me, you are not choosing Christ. Eine bösartige Liebe hört eine Liebe, in der man nicht Jesus. If you truly love that man, you will not choose that evil with that man. Diese Menschen liebst, dann wirst du nicht das Böse you mit diesem Menschen Christ. Wählen. Du wirst dich für Christus entscheiden. If your wife choose evil, wenn deine Frau sich für das if Böse you truly love your wife, you will choose Christ and not that woman. Wenn du wahrhaftig Christus wenn du wahrhaftig diese Frau liebst, wirst du dich für Christus entscheiden, nicht für diese Frau. So also is your husband. Are you du getting it? If your husband choose is out of Christ. If you truly love that husband, you will choose Christ. Mm. Even for that husband's sake. Mm. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The kind of love is the love that no one can understand. Gottes Liebe ist die Liebe, die niemand verstehen kann. But they will understand that time goes aber on. Sie werden es irgendwann verstehen. And they will say thank you. Der Zeit und sich bedanken, that you did not follow me. Dass du mir nicht in den Tod gefolgt bist. Amen. Praise the Lord. You can see, you know, the same thing that happened to the husband happened to the wife. That is this woman. Das Amen. Gleiche, and Sapphira. Ist auch der Ehefrau, passiert. They refuse to give up. Ananias und Sapphira, sie haben sich geweigert, alles zu geben. They refuse to surrender all. Sie haben sich geweigert, alles zu übergeben. They kept back some. Sie haben einiges für sich behalten. Are you getting it? When the spirit of ish come, it's always followed by lies. Dieser Geist von selbst ist immer gefolgt von Lügen. It's always followed by what you will know, what you are going to have to convince people that you are right. Und immer gefolgt von Ausreden, Dinge, die du sagen kannst, damit du Leute überzeugen kannst. Yeah, are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. We have always been going to Mark 10. Let's go to Matthew 19 this time. Matthäus 19. Matthew 19. Matthäus 19. Matthew 19 from verse 16. Matthäus 19 von Vers 16. And behold, one came and said unto him, good master, what good shall I do that I may have eternal life? What good shall I do? There's no good that you can do that can make you be one with Christ Jesus. Es gibt nichts Gutes, was du tun kannst, damit du eins bist mit Christus Jesus. He said, if you give your body to be burned, it profits you nothing. Wenn du deinen Körper hergibst, damit er verbrannt wird, das bringt dir nichts. I hope you understand. He said, what good shall I do? Because it's not based on what you do, it's based on what he did denn for es basiert you. Nicht auf deinen Werken, sondern auf das, was er für dein Leben getan hat. Is somebody getting it? Praise the Lord. And he said unto him, why callest thou me good? There is not good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said unto him, which Jesus said. You know, he was so bold. Er war so mutig. Keep the commandment. Halt die Gebote. Are you getting it? Then he now said, you can see the communication. He said, which of them? Welches? Am I going to keep? Soll ich halten? Because I know that I have kept all. Denn so weiß, proud. Ich alle gehalten habe. So stolz war er von sich. Überzeugt war er von then sich. Jesus now said, thou shalt not murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not be a false witness. Honor your father and your mother. And thou shalt love your neighbor as yourself. The young man said unto him, all these things have I kept from my youth up. What like I yet? I have kept all. An alles habe ich mich gehalten. If you cannot even obey the number one, you cannot obey all. Und was die erste nicht mehr halten kannst, kannst du nichts halten. Are you getting it? In verse 21, Jesus said unto him, If thou will be perfect, because the Bible said we must be perfect just as he is perfect in Matthew 5. Willst Are you du getting vollkommen sein? Und die Bibel sagt, wir müssen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Are you getting it? He said we must be perfect. Wir müssen vollkommen sein. Because with Christ you are perfect. Without Christ no one Mit can be Christus perfect. Bist du vollkommen, aber ohne Christus kann niemand vollkommen sein. You know, people will say no one is perfect. Leute It's sagen, true, no ist one perfekt. Is perfect without Christ. Stimmt auch, niemand ist perfekt ohne Christus Jesus. Is somebody getting it? But Jesus said here, he said you can be perfect. Und Jesus sagt hier, du kannst vollkommen sein. Because people always say no one can be perfect. Weil It's a big lie. Leute sagen mal, niemand kann perfekt sein. It's true that no one can be perfect without Christ. Aber ohne Jesus kann das auch niemand. Then Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell all that thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me. All, not some. Alles und nicht nur einiges. Go and sell all. Verkaufe alles. You know, he is after all. Er ist hinter allem her. The Lord is after all. Der Herr ist hinter allem her. And I love it. Das liebe ich. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Verse 23. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again, I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. Now, wow. Praise the Lord. Hallelujah. He said, it's impossible. Das ist unmöglich. A rich man. Ein Reicher. Rich man means a lot of things, ein not Reicher, just about money. Da geht's nicht nur um Geld. Amen. Rich man. Ein when his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. They answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken all. We have forsaken all. Wir haben alles verlassen. Jesus did not say, oh, to you. Not at all. It's not all. But he said, yes, you must forsake all. Und Jesus bejaht, dass das alles müsst ihr verlassen. He said, behold, we have forsaken all and follow thee. What shall we have thereof? And Jesus said unto them, verily I say unto you, that you which have followed me in the generation, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Verse 29. And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive hundredfold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. We have seen it a lot. Das sehen wir oft. How the first has die been last. Zu den letzten werden. And those that we have last, and you don't even, you know, they we are not even there at all, but they are now first. Amen. Praise the Lord. Die letzten, die ersten werden, die ersten, die letzten. Amen. Peter said, we left all. Petrus sagt, wir haben alles verlassen. Praise the Lord. Yeah. To leave all also means to stop seeing the persecution. Alles zu verlassen bedeutet auch die Verfolgung nicht mehr zu sehen. Are you getting it? Stop seeing what you are going through. Nicht mehr auf das zu schauen, was man durchmacht. Stop seeing the hardship. Die Schwierigkeiten are you getting nicht mehr it? Zu sehen. So stop seeing how you are working hard. Nicht mehr zu sehen, wie man hart arbeitet. Stop seeing you working. Aufhört, man selbst als Arbeiter see him zu working. Sehen, sondern ihn als Arbeiter zu sehen. Are you getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. To live up. Alles zu verlassen. Amen. Stop seeing how they hate you. Aufzuhören zu sehen, wie sie dich hassen. You know how Paul was going from prison to prison. He must stop seeing that. But see Christ alone. Aufgehört darauf zu schauen, wie er von Gefängnis zu Gefängnis gegangen ist. See what he did for you. Aber wir müssen sehen, das, was Jesus and not what you are doing for him. Und nicht das, was wir für ihn tun. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Stop seeing yourself, see him. Hör auf, dich selbst zu sehen und sehe ihn. Remember Luke 14. Erinnert euch an Lukas 14. He said, until you leave all. Erst wenn ihr alles verlässt. Including your own self. Auch dein eigenes Selbst. You cannot be my disciple. Kannst du nicht, mein how Sohn much sein, more my son. Wie viel mehr mein Sohn. Praise the Lord. Halleluja. The fight to leave all. Der Kampf, alles zu verlassen. Are you getting it? The fight to leave all. Der Kampf, alles zu it's a verlassen, great fight. Ist ein großer Kampf. The fight to leave the natural family. Der Kampf, die natürliche Familie. The natural business. Das natürliche Geschäft, those things we once loved so much. Die Dinge, die wir einst so sehr geliebt haben. The natural everything. Das natürliche alles. The fight to leave what you call your money. Der Kampf, das zu verlassen, was wir unser Geld nennen. Amen. What you call your family. Was wir unsere Familie you nennen. What you call your friend, what you call your job. Was wir Freunde und Arbeit nennen. What you call yourself. Was du dich selbst nennst. The fight to leave what you call good or bad. Der Kampf, alles zu verlassen, is somebody getting it? To leave what you call good or bad. Deine eigene Gerechtigkeit hinter sich zu lassen, das, was du gut oder schlecht nennst. Are you getting it? You know, we have been so rooted with what man and religion call good or bad. Wir sind so verwurzelt in dem, was der Menschen Religion gut und schlecht nennt. There are so many. Es gibt so viele. Are you getting it? Don't lie, don't steal, don't fornicate, don't abort, don't. Are you getting it? There are so many. So viele Sachen. The fight to leave them. Der Kampf, all das zurückzulassen. Now to see what Christ called evil. Und auf das zu schauen, was Christus bösartig nennt. Are you getting it? And not what the world and religion call evil. Und nicht, was die Welt und Religion bösartig what nennt. What Christ called good. The fight to leave what they call good. It's a good, it's a very big fight. Das zurückzulassen, was sie gut nennen, das ist ein sehr großer Kampf. Is somebody getting it? The fight to leave their report. Der Kampf, ihren Bericht hinter sich and zu lassen. Report from the doctor. Jeder Bericht vom Arzt. Are you getting it? That you can see with your korokoro eyes. Die du mit deinen Augen sehen kannst. Your beast. The fight to see, to see, you know, to live. Der Kampf, die Rechnungen nicht mehr zu sehen, sondern nur Christus zu sehen. Are you getting it? To leave that bill. Diese Rechnung hinter to leave that result. Dieses Ergebnis hinter good sich. Or bad gut job. Gute oder schlechte Arbeit. Are you getting it? Good or bad friends. You know, some we say good. You know, to leave bad friends is very. It can be easy. That to leave good friends. It's a tug of war. Schlechte Freunde hinter sich zu lassen ist einfach, aber gute Freunde, vermeintlich gute Freunde hinter sich zu lassen, das ist ein Kampf. Are you getting it? It's like good parents and bad gute parents. Eltern und böse Eltern. If your parents have been so bad to you, to leave them is so simple. Wenn deine Eltern so they can go to schlecht hell. Waren zu dir, dann ist es für dich eine Leichtigkeit, sie zu verlassen. Endlich hast du einen berechtigten Grund, sie zu verlassen. Aber wenn sie gut zu dir waren, dann ist das eine Qual. What about when they are so good? Was wenn sie so gut waren? Are you getting it? Ja. The fight to leave them is Kampf, a terrible fight. Sie zurückzulassen ist ein großartiger Kampf, ein großer Kampf. To leave what man and religion call good. Das zurückzulassen, was der Mensch und Religion is a very big fight. Ist ein sehr großer Kampf. Like you know, honor your father and your mother. Wie Ehre you know, it's a very good thing. Das ist eine gute Sache. Amen. So that your days, they will just add that to it, so that your days will live damit long. Du lange lebst. When your mother and your father are not even living long. Und wo deine Eltern nicht mehr Leben haben, are you dann, geschweige denn lang leben. They honor Christ that live forever. Ehre Christus, der für immer lebt. Is somebody getting it? Praise the Lord. Mm. Hmm. You know, this is number one in their in those in that for the Christian, honor your father and your mother. Mm. There's so much love there. Mm. Das ist die Nummer eins für their number one commandment. Ihr Nummer eins Gebot, wollen sie sich gerne halten, ihre Eltern zu ehren. Amen. To get out of it. Da rauszukommen. It's a big fight. Ist ein großer Kampf. Especially when your parents have been so good to you. Besonders wenn deine Eltern good so parents. Gut waren zu dir. Amen. Mm-hmm. What they call good parents. Was sie gute Eltern nennen. They go to church. Gehen zur Kirche. They pray together. Sie beten zusammen. They pray together every morning. Wir beten zusammen. Are you jeden getting Morgen. It? Hey, you know, they take care of the children. They pay my school fees. Sie bezahlen meine Studiengebühren. But they hate the truth. Aber sie hassen die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. What Christ called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt. Amen. Ah, you know, good parents are those that choose Christ Jesus. Wir wissen, dass gute Eltern die Eltern sind, die das Gute wählen, nämlich Christus Jesus. No matter how hard it is. Egal wie hart es ist. The message of Christ might bring them down. Die Botschaft von Christus down. Kann die Eltern vielleicht runterziehen. But he brings Christ up. Aber es erhöht Christus. Just like John said. John said, I must go down, he must go up. So wie Johannes sagt, ich muss kleiner werden, ich muss sinken, er muss größer werden. That's the parents that belong to Christ Jesus. Das sind die Eltern, die zu Christus Jesus gehören. Are you getting it? And not the parents that we call the children aside and say, no, parents is number one. They are just saying it like that. Die Eltern, die Kinder zur Seite nehmen und sagen, ey, das ist nicht so gemeint, du musst mich dennoch ehren. They don't mean it that way. So ist das nicht gemeint. Are you getting it? So that they will remain in that position in their children's life. Damit sie immer noch die Nummer eins sind im Leben ihrer Eltern. Christ ist Number Christus. One. Christus ist die Nummer eins. Amen. Ist und bleibt in everything. In allem. All the time. Ständig. Praise the Lord. Halleluja. It is the command. Es ist ein Befehl. That we fight the good fight of faith. Dass wir den guten Kampf des Glaubens Why? Because Christ Jesus have his own principle. Weil Christus Jesus seine eigenen Prinzipien hat. Which is, without me you can do nothing. Das heißt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Meaning, believe me. Das heißt, glaubt mir. Trust me. Vertraut mir. Depend on me. Verlasst euch auf mich. Value me. Schätzt mich. See me alone. Seht mich alleine. Be satisfied with me. Seid alone. Zufrieden mit mir alleine. And not me with something else. Nicht ich mit etwas anderem. Let it be me. Oder alone. Ich alleine. In Matthew 6, he said, you cannot serve me and something else. Matthäus 6 sagt er, du kannst nicht mir und etwas anderem dienen. It can never be me plus any other thing. Ich mit etwas anderem sein. The good fight of faith. Der gute Kampf des Glaubens. Amen. You stay by the principles of Christ Jesus. Bleib bei den Prinzipien von Christus Jesus. Even the old. Selbst im Alten. Are you getting it? They have fought the good fight of faith. They fought it. Sie haben den guten Kampf des Glaubens. Like Joseph, for example. So wie Joseph beispielsweise. You know, the good fight of faith. Landed him in prison. Hat ihn ins Gefängnis befördert. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I believe the Lord that said, I will not leave you, I will not forsake Aber you. Aber glaube an den Herrn, der dir sagt, ich werde dich niemals im Stich lassen. And you can see, even in that prison, the Lord was there with him. Und ihr seht, in diesem Gefängnis war der Herr bei ihm. He was jailed for Christ's sake. Er wurde inhaftiert um Christus willen. And not for religious sake. Und nicht um religiöse Willen. Things will come to influence you. Dinge werden kommen, um dich zu beeinflussen. To get you out of Christ. Damit ihr rauskommt aus Christus. But remain strong in him. Aber bleibe stark in ihm. Amen. Amen. Don't allow anything to discourage you. Lass nicht zu, dass dich irgendetwas entmutigt. Amen. Remember Matthew 11, please. Matthäus 11. From verse 2 to 6. Und Vers 2 zu 6. Are you getting it? Matthew 11. He told. Let's quickly go there. Quickly go there. Matthew 11. Matthäus 11. Now, when John had in the prison the words of Christ, he sent two of his disciples and said unto him, Are thou he that should come, or do we look for another? Something came that made this man to doubt Christ. Etwas ist gekommen, damit er Christus anzweifelt. Are you getting it? Amen. Amen. Something came to make him doubt. He was in a very serious situation. Er war in einer sehr between life and death. Situation zwischen Leben und Tod. And Jesus said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, and the leper are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, blessed is he whosoever, who will not allow anything to discourage him. Wenn ich zulasse, dass irgendwas ihn entmutigt. Are you getting it? That nothing can take you away from me. Das nichts dich von ihm wegnehmen kann. And make you doubt me. Und dich zum Zweifeln bringen. Are you getting it? Amen. Things are going to happen. Dinge werden passieren. Are you getting it? They can even get worse. Und sie können sogar schlimmer werden. Are you going to doubt the Lord? Wirst du den Herrn anzweifeln? Are you going to doubt your relationship with him? Wirst du deine Beziehung mit ihm anzweifeln? Are you going to doubt the message? Wirst du die Predigt anzweifeln? That said you are one with Christ Jesus. Sagt, dass du eins bist mit Christus. Are you going to doubt he that is in you? Wirst du den, der in dir ist, anzweifeln? Praise the Lord. Hallelujah. Even in Old Testament, das ist im Alten Bund, ne? The word, the Lord told Joshua, der Herr zu Joshua gesagt, be strong and of good courage. Sei stark und sei, the same thing Jesus is said in Matthew 11. Das gleiche, was Jesus Matthäus are you getting sagt. It? Be strong and, good, and of good courage. Are you getting it? The same word. Das gleiche Wort. Jesus gave to John the Baptist. Blessed are those who will not be discouraged, no matter what. Gesegnet sind die, die nicht entmutigt werden. Are you getting it? Praise the Lord. He said it again and again. That is Joshua, the book of Joshua. Joshua sagt das immer wieder. The Lord repeated it again and again. If you go there, you see it there. He was always saying, be strong in the Lord. Never be discouraged. Mm. Don't allow anything to discourage you. Things are going to come to want to tamper with your with your believing me, having faith in me, but never ever be discouraged. Und Dinge werden kommen, aber dennoch sei nicht entmutigt, sei niemals entmutigt und vertraue mir. Never give up. Gebe niemals auf. Amen. Also Moses, if you look at all of them in Hebrew 12. Hebrew 12. Amen. A lot of things. The five senses could have told Moses, why don't you choose this side? Mm. Just like Lot. Lord chose Sodom and Gomorrah. Are you getting it? Lot hat sich für Sodom und Gomorrah entschieden. Abraham hätte auch sagen können, so habe ich mich nicht für die eine Seite entschieden. Wieso bin ich den fünf Sinnen gefolgt? Are you getting it? But you know, Moses refused to choose Pharaoh, the palace. Aber genauso hat Mose sich auch geweigert, den Palast zu wählen, auf seine fünf Sinne zu hören. Praise the Lord. There are a lot of things that are going to come. Es gibt viele Dinge, die kommen werden. Not only bad things. Nicht nur schlechte. But the things that are so good. Aber auch Dinge, die gut sind. Are you getting it? Die so gut that the world will just see it and say, don't miss this opportunity. Wo die Welt sagen wird, du hast diese Gelegenheit niemals verpasst. But Satan designed it to take you away from Christ. Aber der Satan hat es erschaffen, dich wegzunehmen von Christ. Are you going to leave those? Are you going to grab them and say bye bye to Christ Jesus? Wirst du diese Gelegenheit am Schopf packen und dann dich verabschieden von Christus Jesus? Praise the Lord. Hallelujah. How to renew our mind. Wie wir unsere Gedanken erneuern. Amen. Look unto Jesus. Schau auf Jesus Christus. Be fast to remember him. In all things. Sei schnell, ihn zu erinnern, in allem. Amen. Be fast to remind yourself of his finished work. Sei schnell darin, dich an sein fertiges Werk zu erinnern. Praise the Lord. Hallelujah. Again, just as sin is singular. Genauso wie die Sünde singular ist. And not plural. Und nicht plural. So also problems are singular and not plural. So sind auch Probleme Singular, nicht Plural. In John 15, Vers 5. Johannes 15, He said, without Vers me, you can do nothing. Ohne mich könnt ihr nichts tun. The only problem is being without me. Das einzige Problem, was wir haben, ist, ohne ihn zu sein. Amen. Praise the Lord. He said, the only problem is being einzige without Problem me. Ist, ohne ihn zu sein. Amen. Paul fought the good fight of faith. Paul hat den guten Kampf des Glaubens in geführt. 2 Timothy 4, 7. In 2. Timotheus 4, 7. Amen. When he was about to leave. Als er kurz davor war zu Amen. To go and be with the Lord. Um beim Herrn zu sein. He said, I have fought the good fight of faith. Ich habe den guten Kampf des Glaubens geführt. But no one will call this a good fight of faith. Aber niemand würde das den guten Kampf He had nothing. Er hatte nichts. No money. Kein Geld. No account. Keine no Geld, savings. Keine Amen. No, the state they did not know him. The country did not know him. Das Land kannte ihn nicht. It's only the children of God that know him. Sondern nur die Kinder Gottes kannten. Are you getting it? His name is not known by all these news, big news carrier or whatever they call them. War nicht überall bekannt bei irgendwelchen Nachrichtensendern. Are you getting it? If they are going to call somebody, it's like we today. If they are going to call somebody that is, you know, anything, maybe Jesus or religion, and you know, they combine them together. They go to Pope. They go to, you know, them. That's how they were even then, in that, during the period of Paul. They will never call Paul. Und genau, sie würden den Papst und andere Leute rufen. Wie, damals gab es natürlich auch Leute, die so religiös ehrenwert waren. Aber sie haben damals auch eher diese religiösen Ehrenwertsleute gewählt, statt Paulus. Amen. No servants, no house, no wife, no Haus, children, keine Frau, keine no Kinder, natural friends, keine natürlichen Freunde. No, I am a German. Kein, a German citizen. Keine deutsche Staatsbürgerschaft. Keine ehrenwerte American, or Canada. Oder aus Amerika oder aus Kanada oder sonstigen. Ah, praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He once said, he labored. Er arbeitet. Amen. In Philippians 4:3. Philipper 4, Vers 3. Amen. Labor in the gospel. Er arbeitet im im Evangelium. Amen. In 1 Corinthians 15, Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10. He said he labor. Er arbeitet. More than all of them put together. Mehr als alle anderen zusammen. He labored to believe Christ. Er kämpft, Christus zu glauben. Yeah, and his finished work. Und sein fertiges Werk. Praise the Lord. Halleluja. There's a difference between believing Christ and believing his finished work. Es gibt einen Unterschied zwischen Christus glauben und seinem fertigen Werk glauben. Amen. Amen. Again, John 16. Johannes 16. In the world you will have tribulation. In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. But labor to believe Christ Jesus. Aber kämpft darum, Christus Jesus and zu his glauben finished work. Und an sein fertiges Werk zu glauben. Amen. Amen. They have been solved. Alles wurde gelöst. Jesus said they have been solved. Jesus sagt, es wurde gelöst. Even the old, in the Old Testament. Im Alten Testament. The Lord said to Joshua. Hat der Herr zu Joshua gesagt, I've given you Jericho. Ich habe dir Jericho gegeben. Meaning the problem have already been solved. Das heißt, das Problem wurde schon gelöst. Before Joshua experienced the problem. Bevor Joshua das Problem überhaupt, are you getting it? Before they are going there, it has been solved. Bevor sie dorthin gegangen sind zu dieser Stadt, our problem has been solved for God's children. Before they ever come to God's children. Überhaupt zu uns kommen. Amen. Amen. Please, your homework. 1 Kings 17, 1 to 16. 1. Könige 17. 1 to 16. Please 16. Go there. 1. Elijah 17. Believed God. Elijah hat Gott geglaubt. And no question. Und da war keine Frage. He did not question God. Er hat Gott nicht in Frage gestellt. He acted. Er hat gehandelt. On Christ's word. Auf dem Wort von Christus. Amen. The widow woman. Die Witwe. I thank the Lord for her also. Ich danke dem Herrn auch für sie. That she did not doubt. Dass sie nicht gezweifelt hat. She believed the word from Elijah. Sie hat das Wort von Elijah geglaubt. And she acted on it. Und hat danach gehandelt. Amen. Amen. The Lord said, I have sent the widow woman, commanded her to sustain it. I've solved the problem. Sie hat gesagt, ich habe die Witwe geschickt, um dich zu bewahren. Dass ich habe das, ich habe die Lösung schon. I've seen the problem. Ich habe das Problem I've solved it. Und ist schon auch gelöst. Is somebody getting it? No problem ever come to God, to a son of God, and that problem is not solved before coming. Kein Problem kommt zu Kindern Gottes, was nicht schon gelöst worden ist. That it come to you should be enough for you to know that it has been solved. Dass es auf dich zukommt, dass es überhaupt da ist, sollte dich schon beweisen, dass es schon gelöst ist. Are you... Praise the Lord. Yeah. All you need to do is just see who solved it. Alles, was du tun musst, ist einfach nur sehen, wer es schon gelöst hat. And not see the problem. Und nicht das Problem sehen. Is somebody getting it? And stop trying to solve it. Und hör auf zu versuchen, es zu lösen. See who solved it. Schau auf den, der es gelöst hat. He will just direct your heart. Und er wird dein Herz leiten. And that's how everything works out. Und so arbeitet sich alles heraus. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Remember Joseph, for example. He was seeing God. Er hat Gott gesehen. He refused to see his dream. Er hat sich geweigert, seinen Traum gesehen. How he was going to be the head. Wie er der Kopf sein sollte. Are you getting it? And so that he can make it to come to pass. Damit er diesen Traum auch erfüllen kann. He just chose to choose God, to see God. Aber er hat sich entschieden, Gott zu wählen. That's how everything worked through. Und so hat sich alles erfüllt. I hope you understand. Mm. Just learn to see him. Lerne ihn zu sehen. You know, before any problem Vor come, jedem Problem that problem has been solved, please. Wurde jedes Problem schon gelöst. That problem did not come to you to just say, we must solve it, we must focus, allow our focus to be there. Und dieses Problem ist nicht gekommen, damit dein Fokus jetzt auf diesem Problem liegt. Es jetzt gelöst werden muss von dir. You know, in Abraham, as he was taking that child to that place where the Lord said, take the child to and give me that child. Als er dieses Kind sozusagen zum Berg gebracht hat, um es zu opfern. You know, the son asked, der Sohn hat gefragt, where is the animal? Wo ist das Tier, das Schlachtopfer? And then Abraham said, the Lord will provide himself. Er hat gesagt, der Herr wird für sich selbst sorgen. Amen. Amen. He is always there for himself. Er ist immer da für sich selbst. Are you getting it? Mm. You just rely on him. Du verlass dich you trust auf ihn. Him. You depend Vertraue on him. Auf ihn. Verlass dich einfach and, auf ihn. And let him do his job. Lass ihn sein Werk tun. Don't drag his job with him, please. Nehmen die Arbeit nicht weg. He knows his job. Und er weiß, was er zu tun and hat. And he can do his job. Und er kann we stop here, please. Praise the Lord.